Loco sentando as mis ouvidos. Loco sentando as mis ouvidos. Loco sentando as mis ouvidos. Basie em confort en turbo, sem Nike shoe. Loco sentando as mis ouvidos. Loco sentando as mis ouvidos. Loco sentando as mis ouvidos. Basie em confort en turbo, sem Nike shoe. Quand t'avais mou, tout fit ma scale, mais ça d'abaï. Négro, me tricot, fonga la tatoue, caille. Chumbi, ta config, bricasse, no time. Négro, je vais store, fit, ma dit polizei. Doch mach ich so weiter, dann komm ich rein. Im Zug, zwang, lass mir was einfallen. Nicht mehr überfall, tut im Wandschrank. Kreislauf, Kriminalität. Puto, du siehst nicht, was ich seh. Freunde kommen und gehen, doch Lukas bleiben stehen. Was redet ihr von Gruppen? Geht mal weiter lutschen. Siffre, mein Fasson. Kurs ist ein Sechser pro Karton, Negro. Siffre, mein Fasson. Kurs ist ein Sechser pro Karton, Negro. Stopp in mein Parafoto. Anzi, Mailand, Negro, Baffan, Kulo. Trink mal Jackie, Kari, lass dein Hugo. Auf einmal alle Freunde fragen mich wieso. Bitch, Niggas, rede zum Parai, Stopflöcher, nicht genau. Bitch, Niggas, rede zum Parai, Loco sentant das nicht so wie du. Loco sentant das nicht so wie du. Loco sentant das nicht so wie du. Basie im Kofferraum, Turbas im Nike Show. Loco sentant das nicht so wie du. Loco sentant das nicht so wie du. Loco sentant das nicht so wie du. Basie im Kofferraum, Turbas im Nike Show. Musik ist mein Job, nicht mein scheiß Hobby. Wir können ja fällt nach den Hotellobbys. Stürmer, Italy, De Rossi. Im Jacuzzi, eiskalter Blue Jackie. Mit den Cousins rüber nach Abu Dhabi. Kämpfer, Fokus, Puto, Basel, Harry. Leben stabil, Liter, Henny, Party, Gupi, Kachi, Safi, Sippen, Remy, Martin. Die Habibos sentant das nicht so wie du. Frei sind die Turbas im Nike Show. Bocken brutales Geschäft, wissen auf uns wartet sicheres Geld. Afrikaner, Brother, häufig Kaffa. Franka, Stiko, Puto, Bakasanya. Drogenratia, Puto, wie sind anders? Loco, Mafia, Puto, wie sind anders? Loco sind anders, nicht so wie du. Loco sind anders, nicht so wie du. Loco sind anders, nicht so wie du. Basie im Kofferraum, Turbas im Nike Show. Loco sind anders, nicht so wie du. Loco sind anders, nicht so wie du. Loco sind anders, nicht so wie du. Basie im Kofferraum, Turbas im Nike Show. Ich fick euch nicht genau, Alter. Wallah, ihr Bastard. Ich fick euch nicht genau. Loco Squad Gang Nummer 12 und 12. 2017, Ratata.